1 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Israel ist gestern Abend zweimal von falschen Raketenalarmen aufgeschreckt worden. Kurz vor 20 Uhr heulten im gesamten Land die Sirenen. Knapp eine halbe Stunde darauf folgte die Entwarnung. 3 Stunden später wurde die Bevölkerung abermals alarmiert und erneut aufgefordert, sich in abgedichtete Räume zu begeben sowie die Gasmasken anzulegen. Wenig später stellte sich heraus, dass dieser Alarm durch den Absturz eines sowjetischen Weltraumsatelliten ausgelöst wurde. Trotz der militärischen Zensur, der die Berichterstattung sämtlicher Korrespondenten im Krisengebiet sowie den angrenzenden Ländern ausgesetzt ist, meldeten amerikanische Nachrichtenagenturen sowie die Fernsehstation CNN, dass die Bombenangriffe der Luftwaffen der internationalen Koalition auf Stellungen irakischer Eliteeinheiten, die sich an der Grenze zu Saudi-Arabien eingegraben haben, laufend weitergingen. Ziele in der Hauptstadt Bagdad wurden am Nachmittag und Abend erneut von B-52 Langstreckenbombern angegriffen. In Washington wurde unterdessen bestätigt, dass die US-Streitkräfte gestern insgesamt 2107 Kampfeinsätze geflogen hätten. Die Verluste betrügen 4 amerikanische sowie 4 Kampfflugzeuge anderer beteiligter Staaten. Der NATO in Brüssel liegen keinerlei Kenntnisse über Irak-Einsätze amerikanischer Bomber vor, die in der Türkei stationiert sind. Im Lauf des Tages war gestern zweimal gemeldet worden, eine Anzahl dieser Maschinen sei aufgestiegen, um möglicherweise in den Krieg einzugreifen. Diese Berichte wurden jeweils anschließend dementiert. Der türkische Präsident Özal schloss im Fernsehen seines Landes aber nicht aus, dass US-Maschinen von der gemeinsam genutzten Basis Incirlik in Richtung Irak gestartet seien. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat die bisherige Zurückhaltung Israels im Golfkrieg ausdrücklich gewürdigt. Er appellierte in einem Brief an den israelischen Generalkonsul in Moskau, Levy, gestern zugleich an die Regierung in Jerusalem, auch nach dem irakischen Raketenangriff auf Tel Aviv und Haifa einen Vergeltungsschlag nicht auszuführen. Zuvor hatte Präsident Bush gleichfalls die Zurückhaltung der Israelis gelobt. Bush, der inzwischen von Washington aus zu seinem Wochenendsitz in Camp David geflogen ist, betonte gestern Abend vor Journalisten im Weißen Haus, die Vereinigten Staaten versuchten alles, um die irakischen Raketen auszuschalten, die Israel bedrohten. Nach dem Senat hat gestern am späten Abend auch das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten dem Präsidenten mit überwältigender Mehrheit seine Unterstützung für die Maßnahmen der Regierung im Golfkrieg zugesichert. Das jordanische Parlament hat in der Nacht die arabischen und islamischen Staaten zu Angriffen auf amerikanische Einrichtungen aufgerufen. In dem mit großer Mehrheit verabschiedeten Beschluss verurteilten die Abgeordneten in der Hauptstadt Amman die Luftangriffe der Koalitionsstreitkräfte auf den Irak als brutale Aggression, von der praktisch alle Moslems betroffen seien. Jordaniens Außenminister Masri, der die Sitzung vor der Abstimmung verließ, sprach sich gegen die Parlamentsresolution aus. Die im Irak regierende Baath-Partei hat die Moslems in aller Welt zu Angriffen auf westliche Einrichtungen aufgefordert. In dem von Radio Bagdad gestern Abend verbreiteten Appell heißt es, alle Gläubigen hätten jetzt keine andere Wahl mehr, als sich am Heiligen Krieg zu beteiligen, da die Aggression gegen den Irak gegen alle Araber und Moslems gerichtet sei. Sie sollten alles angreifen, was für die Imperialisten und den Westen Bedeutung habe. Dadurch solle auch Vergeltung für die alliierten Luftbombardements irakischer Städte und Dörfer geübt werden. Das Wetter. Es gab 3 Bombenangriffe, oder? Nein, ich habe nur 2 gehört. Einen am Morgen und einen am Nachmittag, beide in derselben Gegend. Wir haben 2 Erschütterungen gespürt und dann hat jemand angerufen und gesagt, dass sie einen Stützpunkt der Iraker in der Nähe des Militärhospitals angegriffen haben, ziemlich nah an der Stadt. In diesem Viertel gibt es keinen Strom mehr. Es gibt auch Meldungen, dass das Trinkwasser vergiftet wurde. Die Leute haben überall die Zuleitung von der öffentlichen Wasserversorgung in die Haustanks abgedreht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn es denn im Zeitalter moderner Massenvernichtungswaffen nicht mehr stimmen soll, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, dann gilt jedoch eines nach wie vor. Er ist die Fortsetzung gescheiterter Politik mit anderen Mitteln. Das trifft jedenfalls zu für jene Katastrophe, die sich derzeit am Golf abspielt. Ein Krieg, der nicht erst am vergangenen Donnerstag begann, als die Amerikaner und ihre Verbündeten Irak angriffen. Und auch nicht vor 5 Monaten, als Saddam Hussein Kuwait überfiel und zu seiner 19. Provinz zu machen versuchte. Der Krieg begann vor 10 Jahren, als Irak in den benachbarten Iran einfiel. Damals sprangen ihm die heutigen Gegner Saudi-Arabien und Kuwait mit Milliarden von Dollars zur Seite. Und der Westen verkaufte ihm Waffen und Ausrüstung bis zum Gehtnichtmehr. Der Mann, den man heute so gerne als arabischen Hitler bezeichnet, wurde systematisch hochgepäppelt. Die Quittung dafür gibt es dieser Tage. Ein Blick zurück. Die Nacht, in der der Krieg begann. Donnerstag, 17. Januar, kurz nach Mitternacht. Während am Golf geschossen wird, formiert sich erster Protest. Reale Ängste gepaart mit dumpfem Anti-Amerikanismus. Verzweiflung über die Unfähigkeit der Politik, einen mörderischen Krieg zu vermeiden. Furcht vor unkontrollierbarem Flächenbrand. Einen Krieg zu beginnen, leicht. Einen Krieg zu begrenzen, schwer. Einen Krieg zu beenden, fast unmöglich. Vorausberechnete Strategien verschwinden im Nebel des Kampfes. Der Gegner von einst war gestern noch ein Freund. Saddam Hussein auf stolzem Rossen. Einem der wenigen Kriegsgeräte aus arabischer Produktion. Der Rest ist Importware oder im Lande produziert mit westlicher Hilfe. Ein Kriegsherr aus der Retorte. Chef der viertstärksten Armee der Welt. 1 Million Soldaten unter Waffen, kriegserprobt in 8 Jahren mörderischen Kampfes mit dem Iran. Stolz hat er sie immer wieder vorgeführt, seine gekaufte, gepumpte oder geschenkte militärische Macht. Hochgerüstet und gepäppelt, zuerst von den Sowjets und den Chinesen und dann von den Franzosen, Amerikanern, Brasilianern, Ägyptern, Südafrikanern, Tschechoslowaken, Italienern und Deutschen. In dieser Reihenfolge importierte der Irak noch im Jahre 1988 seine Waffen. Für 1,7 Milliarden Dollar 1980, 2,6 Milliarden 81, 1,9 Milliarden 1982, 3,2 1983, 3,8 1984, 2,9 1985, 2,5 1986, 4,2 1987 und noch 2 Milliarden im Jahre 88, als der erste Golfkrieg zu Ende ging. In blindwütiger Angst vor dem iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini und seinen militanten muslimischen Fundamentalisten hatten West und Ost gemeinsam den irakischen Diktator mit Waffen und Technik gemästet. Schien ja doch das einzige Bollwerk gegen die unheimlichen iranischen Mullahs zu sein. Und so ermunterte man den Irak, als er 1980 in den Iran einbrach, in der Hoffnung, ein Krieg würde das Khomeini-Regime binnen kurzem zum Einsturz bringen. Die Rechnung ging nicht auf. Und so muss sie jetzt, 10 Jahre später, bezahlt werden. Rückblende. 24. Mai 1982. Einer der Höhepunkte und erster Wendepunkt des ersten Golfkrieges. Iranische Truppen erobern Khorram Shahr zurück. 2 Jahre lang war die Stadt am Shatt el-Arab, dem gemeinsamen Mündungsfluss von Euphrat und Tigris in den Persischen Golf, von irakischen Armeeeinheiten besetzt gehalten worden. Jetzt, im Mai 82, stürmen die Krieger des Ayatollah Khomeini die Festung Khorram Shahr. Saddam Husseins Truppen ergeben sich oder können über den Grenzfluss entkommen. Ein mörderischer Krieg, Mann gegen Mann und manchmal auch Kind gegen Kind. Die Toten des ersten Golfkrieges, man hat sie nie gezählt. Schätzungen gehen in die Hunderttausende auf beiden Seiten. Mit der Rückeroberung der iranischen Stadt Khorram Shahr durch iranische Truppen wurde Hussein ein erster Teil schon sicher gewähnter Kriegsbeute wieder abgenommen. Und so ging es Schritt für Schritt weiter zurück für ihn in Richtung auf die Vorkriegsgrenzen. Er hatte das Blut seiner Soldaten 100.000-fach vergossen und doch nichts erreicht. Der erste Krieg am Golf, er ging aus wie das Hornberger Schießen, nur blutiger. Der Krieg hinterließ Hussein eine zerrüttete Wirtschaft, trotz weiterhin sprudelnder Ölquellen. Und eine trotz vieler Verluste immer noch gigantische Armee von 1 Million Mann, nebst Waffen und Munition. Geliefert und bezahlt von den heutigen Kriegsgegnern, Saudi-Arabien und Kuwait. Kein Wunder, dass Hussein sich seine Toten bezahlen lassen wollte von den reichen Nachbarn, für die er seinen Krieg gegen Khomeini mitgeführt hatte. Ein Kriegsherr mit einem seiner Gönner, dem Scheich von Kuwait. Insgesamt etwa 50 Milliarden US-Dollar stellten Saudi-Arabien, Kuwait und die Emirate Hussein für seinen Krieg gegen den Iran zur Verfügung. Ob als Geschenk oder als Kredit, blieb offen. Und auch seine eigenen Einnahmen wurden von den jetzigen Kriegsgegnern gesichert. Fast das gesamte irakische Öl wurde während des Golfkrieges über Kuwait exportiert. Und als der Iran mit Angriffen auf Tanker im Persischen Golf drohte, da wurde irakisches Öl in kuwaitischen Tankern unter US-amerikanischer Flagge und unter dem Schutz amerikanischer Kriegsschiffe durch den Golf gelotst. So sorgte sich der Westen um Husseins Kriegskasse. Schließlich floss das Geld auch zurück. Für modernste Waffensysteme zum Beispiel. Nicht ganz fertig wurde offenbar das zweitehrgeizigste Projekt Iraks. Eine eigene Rakete namens Condor II, konstruiert gemeinsam mit Argentinien und Ägypten unter entscheidender Hilfe deutscher und österreichischer Spezialisten, die unter anderem aus dem Luft- und Raumfahrtunternehmen MBB bei München kamen. Deutsches Know-how floss ein in die Konstruktion von Raketen für das Kriegsministerium in Bagdad. Trotz genauester Details über die Produktionsstätten für Raketen blieben Veröffentlichungen weitgehend folgenlos. Und dann kommen wir zur Produktionsstätte. Gibt es drei Straßenbereiche, wobei der untere Bereich der Bereich ist, wo gemixt wird und in diesem Gebäude hier unter Vakuum auch abgefüllt. Man sieht auch hier die Sicherheitsvorkehrungen: A, Damm, B, Zugang nur durch Tunnel. Und der Produktion zufolge auch die Kontrolle stattfindet hier mit dem X-Ray-Gebäude, Röntgengebäude. Wenn man außen dann herumfährt, sind das hier, das sind die größten Gebäude, 22 Meter hoch, die Dämme sind über 23 Meter hoch. Daher ist die Mühle, Zerkleinerungsmaschinen etc. Die feinsten Namen der deutschen Industrie tauchten auf unter den bewussten oder unbewussten Lieferanten irakischer Rüstung und kriegsbedingter Bauwirtschaft. Und so sind es nicht selten die Produkte westlicher Ingenieure, die seit der vergangenen Woche mit Hilfe superintelligenter Waffensysteme in die Luft gesprengt werden. Was, zynisch betrachtet, auch sein Gutes hat, bei dem, was man selbst gebaut oder geliefert hat, kennt man die Schwachstellen am besten. Erst drei Tage nach dem Einmarsch in Kuwait wurde ein Totalembargo gegen Irak verhängt. In der Bundesrepublik wacht das Zollkriminalinstitut Köln über dessen Einhaltung. Auf den Gängen stapeln sich unbearbeitet Geschäftsunterlagen einschlägiger Unternehmungen, die an Husseins militärischen Abenteuern gut verdienten. Nur ein Bruchteil der Irak-Geschäfte waren direkt militärischer Natur. Doch auch scheinbar zivile Güter schmieren die Kriegsmaschinerie. Es geht also durch den gesamten Warenkatalog. Es sind also Hinweise auf Lebensmittel. Es sind auch Hinweise, wie Sie es angedeutet haben, auf Büroeinrichtungsgegenstände. Und es gibt auch vereinzelte Hinweise für militärisch verwendbare Zwecke. Gegen 7 deutsche Firmen, darunter die Tafesa in Hannover, ist inzwischen wegen des Verdachtes ermittelt worden, gegen das Embargo verstoßen oder dieses wenigstens versucht zu haben. Nach amerikanischen Geheimdienstinformationen soll die Firma früher Laboreinrichtungen an die irakische Atomenergiebehörde geliefert haben. Was haben Sie denn nach Bagdad geliefert? Überhaupt nichts. Bitte verschwinden Sie. Bitte also sofort. Sie haben noch bis November was dahin geliefert. Verstehen Sie mich nicht? Doch. Bitte. Warum wir haben Sie bis November nichts dahin geliefert. Das habe ich Ihnen gestern bereits gesagt. Haben Sie gar nichts geliefert? Nein. Wie erklären Sie sich das denn, dass Ihr Name... Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich hat man alle Firmen angeschrieben, die je mit dem Irak zu tun hatten. Und da vermutet man etwas, was überhaupt nicht zutrifft. Bitte verlassen Sie das Haus. Bitte sofort. Bitte, da ist die Tür. Ja, wir hätten nur gerne eine ganz kurze Stellungnahme dazu. Ja, das sage ich Ihnen doch. Bitte verschwinden Sie jetzt. Aber bitte sofort. Dann sagen Sie doch mal einfach... Verstehen Sie das nicht? Was haben Sie denn nach Bagdad überhaupt geliefert? Wir haben früher nach Bagdad geliefert, aber nach dem Embargo überhaupt nichts. Und das war eine ganz einfache Laboreinrichtung? Ja, natürlich. Können Sie das beschreiben, was das für Dinger waren? Mein Gott, wissen Sie, was im Labor benötigt wird? Nee. Möbeln, Zentrifugen und solche Sachen. Das kann ich Ihnen, Glaswaren, das kann ich Ihnen jetzt wirklich mit bestem Willen nicht alles aufzählen. Die Grenzen zwischen militärischer und ziviler Nutzung aber sind fließend. Das weiß auch die Firma Klöckner & Co. in Duisburg. Das war eine Umschmelzanlage, in der Schrott wieder verwendbar gemacht wird. Wirklich etwas Positives. Und ein Stahlwerk, ein kleineres Stahlwerk, 104.000-105.000 Tonnen. Wenn Sie sehen, unsere Stahlwerke hier in Deutschland, die liegen in der Millionenklasse. 2, 3 bis 5 Millionen Tonnen Kapazität. Da haben Sie die Relation, welch kleines Stahlwerkchen das war, wie sie überall auf der Welt letztendlich stehen und eingesetzt werden. Und der Vorwurf, das ist eine Kanonenfabrik geworden, könnten die Iraker das so umgerüstet haben oder irgendwie anders genutzt haben? Also ein Stahlwerk umzurüsten als Kanonenfabrik halte ich für unmöglich. Dass sie das Stahlwerk umbauen und Stahlqualitäten dann herstellen, mit denen sie Kanonen herstellen können, das ist natürlich denkbar. Nur was nach Abgabe unserer schlüsselfertigen Anlage der Eigentümer dann damit macht, das entzieht sich dann nur wirklich unserer Kenntnis. Die Augen zu und die Hände ganz weit offen, das ist offenbar die Devise vieler am Irak-Geschäft beteiligter Firmen. So etwa der hessischen Firma Karl Kolb, deren Manager sich voraussichtlich im Frühsommer vor Gericht verantworten müssen, weil sie Ausrüstung für eine Giftgasfabrik geliefert haben sollen. Auf den ersten Blick sehen die von Kolb gelieferten Geräte, wie etwa solche Inhalationskammern, unverdächtig aus. Im Irak, so behaupten Experten, werden sie zum Testen von Giftgas an Laborhunden eingesetzt. Auch diese von Kolb gelieferten Lastwagen mit Laboraufbau sind an und für sich harmlos. Es sei denn, die Einrichtungen würden für Giftgasexperimente oder sogar Versuche mit biologischen Kampfstoffen eingesetzt. Kolbs damaliger Anwalt sah die Sache so. Die Leute, die das Holz für Hitlers Konzentrationslager geliefert haben, waren wahrscheinlich keine Verbrecher und trotzdem haben sie dazu beigetragen, dass diese Konzentrationslager gebaut worden sind. Die Frage ist, wo zieht man die Leute, die das Giftgas geliefert haben? Das ist einfach. Die das Zyklon für die Gaskammern geliefert haben, das ist einfach. Wo kann man sagen, ihr Bösewichte? Was ist denn mit denen, die das Holz zugeschnitten haben, gewusst haben, dass das für Konzentrationslager gebaut wird? Sicher ist, dass der Irak inzwischen Giftgas produziert und es auch schon eingesetzt hat. Im Krieg gegen Iran und sogar gegen die eigene Bevölkerung, so 1988 gegen die Bewohner eines kurdischen Dorfes. Selbst Kinder wurden von Saddams Gaskommandos gnadenlos umgebracht. Sicher ist auch, dass die Nervengase in der als Pestizidfabrik getarnten Anlage in Samarra in großen Mengen hergestellt werden. Und an deren Bau waren unzweifelhaft deutsche Firmen beteiligt. Man hat diese Regierung so hochgerüstet. Und man hat diese Folgen und Grausamkeiten, die an der kurdischen Bevölkerung ausgeübt wurden, einfach übersehen. Der hat eine Flüchtlingslage an der irakisch-iranischen Grenze 86 bombardiert, wo nur Kinder und Frauen da waren. Da kein Mensch ist auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren. Dafür protestieren inzwischen deutsche Firmen gegen das Embargo für Irak-Lieferungen. Auf dieser Liste sind deutsche Firmen aufgeführt, die wegen des Irak-Embargos Schadensersatzansprüche an die Bundesregierung gerichtet haben. Teilweise in Millionenhöhe. Es geht um Projekte oder Lieferungen, die bereits ausgeführt sind und die wegen des Embargos von Irak nicht mehr bezahlt wurden. Dazu Kosten für Vorprodukte oder Aufträge an Subunternehmer, Lagerkosten und Ähnliches. Manche Firmen sind wegen der Irak-Blockade in Existenznot geraten. Man hatte sich zu sehr auf Geschäfte mit Hussein verlassen. Das kostete manche Firmenvertreter sogar kurzfristig die Freiheit. Nicht wenige der nach monatelangem Nervenkrieg aus dem Irak geholten deutschen Geiseln waren Helfershelfer von Saddams Rüstungsindustrie. Die Unschuldigen sind als Letzte hier rausgekommen. Alle anderen, die mit Waffen gehandelt haben, die hatten ein Vorzugsrecht, um vorzeitig hier aus dem Land rauszukommen. Luftkampf über Bagdad. Westliche Technologie kämpft mit westlicher Technologie. Trotz monatelangem Embargo funktionierte der Nachschub für Saddams Kriegsmaschinerie. Man hatte Mittel und Wege, das Embargo zu umgehen. So erhielt etwa ein Lieferant für spezielle Schmiermittel eine fernschriftliche Bestellung nebst Tarnadresse. Wir bitten Sie höflichst, das Material an die folgende Adresse zu liefern. In Amman, Jordanien. Absender: Houthin State Establishment, ein irakischer Rüstungskonzern unter Abteilung des Kriegsministeriums. Bis zum Embargo-Beginn vor 5 Monaten hatte die Firma HIP in Hürth bei Köln tatsächlich Geschäfte mit Houthin gemacht. Die Tarnadresse in Amman war der Firma indes unbekannt. Man entschloss sich, auf den Auftrag zu verzichten. Und so antwortete die Firma HIP dem irakischen Rüstungskonzern bedauernd mit diesem Telex. Absolut keine Chance für Lieferung. Behörden kontrollieren ständig. Wir als Firma leiden sehr darunter. Hoffen auf Ihr freundliches Verständnis. Höflichkeit ist die Tugend der Kaufleute. Denn nach jedem Krieg gibt es eine Nachkriegszeit. Und da wird westliche Industrie genauso gefragt sein wie vor und während des Krieges. Jeden Tag geben die Amerikaner 500 Millionen US-Dollar für ihren Einsatz im Golf aus. Ein gigantisches Wirtschaftsprogramm für die Rüstungsindustrie und verwandte Unternehmenszweige. Kein Wunder, dass am Tag des Kriegsausbruches die Börse boomte. Das ist wie dieser Befreiungsschlag, auch ein Befreiungsschlag für die Börse heute. Also gute Laune. Ja, nicht nur gute Laune, sondern auch große Käufe, Deckungskäufe auch teilweise von Short-Positionen. Und das führt hier zu stark steigenden Kursen. Es ist für die Börse ein sehr positiver Tag, nicht nur hier, sondern weltweit. Weil wenn die Kurse hochgehen, ist immer gut, ne? Ja. Wie kommt's denn, dass heute so gut läuft? Ja, also wegen Krieg natürlich in erster Linie, dass die Amerikaner so zugeschlagen haben jetzt. Gute Stimmung, natürlich. Das siehst du auch hier, plus 80. Und selber auch? Immer. Im Westen nichts Neues. Nur, dass man sich wundert, ist verwunderlich. Und noch eines wird deutlich an der Vorgeschichte des Golfkrieges. Wie schnell sich dort unten Freunde in Feinde verwandeln und Verbündete in Gegner. Wohl dem, der mit sich im Frieden ist, wenn er die Lunte ans Pulverfass hält, und sei es mit den besten Gründen der Welt. Unser nächstes Thema. Auch ein Krieg. Der des großen Umgestalters Gorbatschow in Litauen, wo die Sowjetmacht vergangene Woche in alte Traditionen zurückfiel. 15 Menschen kamen ums Leben, 167 wurden verletzt, als Spezialeinheiten mit Panzern und Gewehren versuchten, die bröckelnde Union mit Gewalt zusammenzuhalten. Ein Bericht von Georg Maskolo und dem Kamerateam Rainer Merz und Germa Biester. Der Drahtgitterzaun um den Fernsehturm erblieb stehen in der Nacht, als die Panzer kamen. Jetzt haben ihn die Menschen von Vilnius mit Blumen geschmückt. Ein symbolisches Gräberfeld für die 13 Toten des vergangenen Wochenendes. Sie wurden erschossen, mit Gewehrkolben erschlagen, erdrückt und überrollt von den Panzern der Roten Armee. Und die Panzer sind geblieben. Sie haben über Nacht einen Traum zerstört, den Traum, eine Diktatur könne sich aus eigener Kraft zur Demokratie wandeln. Seit Stunden betet diese Frau in der klirrenden Kälte. Sie hat ihren Sohn verloren. Auch eine Woche nach dem Massaker werden alle wichtigen Gebäude der Stadt noch immer von der Sowjetarmee besetzt. Gorbatschow hatte versucht, den Militäreinsatz mit der Überreaktion eines einzelnen Stadtkommandanten zu erklären. Doch beendet hat er die Besetzung bis heute nicht. Die Litauer protestieren stumm. Nach Jahren liberaler Außenpolitik hat der Apparat umso brutaler im Inneren zugeschlagen. Es geht um die Existenz der Sowjetunion. Am vergangenen Mittwoch wurden die Toten auf dem Friedhof von Vilnius beerdigt. In Litauen nennt man sie Gefallene. Hier liegt Loreta Asanavičiūtė, ein 23-jähriges Mädchen, was von einem Panzer überfahren wurde. Also 5 Stunden lebte sie noch. Und ihre Freundin ist noch in der Klinik. Sie ist auch sehr schwer verletzt worden. Und die anderen hier? Und die anderen, ein Teil also ist erschossen worden und ein Teil auch also sehr, sehr schwer verletzt worden und auch gestorben in den letzten Tagen. Sie sind die ersten Opfer eines lange schwelenden Konfliktes. Im Kampf der einst von Stalin besetzten baltischen Republiken um Unabhängigkeit blieben die Litauer kompromisslos. Die lang befürchtete Reaktion aus Moskau kam in der Nacht zum vergangenen Sonntag. Spezialeinheiten der Fallschirmjäger stürmten die beiden Gebäude des litauischen Fernsehens, das die Moskauer Politik immer scharf kritisiert hatte. Unbewaffnet versuchten die Litauer, ihr Fernsehen zu schützen. Die Antwort der Soldaten: brutale Gewalt. Komitee, Staatskomitee für Staatssicherheit, also überhaupt keine Information, keine Daten. Ihr nebuvo informuotas apie tokius dalykus. Und über dieses nicht informiert war. Apie tai liudijo ant rytojaus skambutis mūsų TSRS saugumo komiteto pirmininko Kriučkovo mums, kas čia darosi Lietuvoje. Das könnte noch bestätigen, der Anruf von dem KGB-Chef Kriučkov hier in Vilnius an, was ist hier los? Niemand will für den Einsatz verantwortlich gewesen sein. Und niemand auch kann sich erklären, warum die Gebäude von Zeitungen und Fernsehen nach wie vor von der Armee besetzt werden. Die litauischen Nachrichtensendungen sind seit dem Massaker wieder Moskau treu. Zeitungen erscheinen kaum noch. Der litauischen Regierung bleibt nur noch ein Radiosender, über den sie unzensiert Nachrichten verbreiten kann. Und in Moskau schlug Gorbatschow vergangene Woche vor, die Pressefreiheit in der ganzen Sowjetunion einzuschränken, bislang ohne Erfolg. Im Haus der Offiziere in Vilnius stellte sich am vergangenen Donnerstag erstmals ein Vertreter des Moskau-treuen Nationalen Rettungskomitees für Litauen der Presse vor. Angeblich soll es aus Arbeitern, Bauern und sogenannter arbeitender Intelligenz bestehen. Das Komitee soll sich auch an das Militär in Vilnius gewandt haben, um den ewigen Provokationen des litauischen Fernsehens ein Ende zu machen. Statt Arbeitern und Bauern aber erschien als einziger Vertreter der kommunistische Funktionär Rikardis Jarmalavičius rechts im Bild. Aus Moskau war Generalmajor Juri Naumann gekommen. Er wollte weitere Armeeeinsätze nicht ausschließen. Also keine Gesetze funktionieren und die Entwicklung führte dazu, dass gesetzfriedlich verschiedene bewaffnete Truppen gebildet wurden, Landesschutz, Einrichtung, also Staatssicherheit, ein Departement. ir aštrinant antitarybinę isteriją, aktyvinant, also, auch die antisowjetische Hysterie gespitzt, kurstant ginkluotam pasipriešinimui tarybinėje armijai, also, gehetzt gegen die Sowjetarmee, buvo einama į šį kraujo praliejimą. Also, auf Widerstand, zum Widerstand gerufen und also, das führt alles zum Blutvergießen. Die Nachricht von weiteren möglichen Armeeeinsätzen erreicht an diesem Donnerstag auch das litauische Parlament. Hier harrte seit dem vergangenen Wochenende die Regierung aus, beschützt von litauischer Polizei und der Bevölkerung Tag und Nacht. Überall in der Stadt hat man Zäune abmontiert, um die Barrikaden rings um das Parlament zu verstärken. Man fürchtet die sowjetischen Panzer, die jede Nacht scheinbar ziellos durch die Innenstadt patrouillieren. Doch ansonsten reicht Moskaus Macht längst nicht mehr bis ins Baltikum. Junge Litauer ignorieren Einberufungsbefehle der Roten Armee. Ausweispapiere der Zentralregierung werden nicht mehr anerkannt. Der Friedensnobelpreisträger 1990, für die Litauer ist er nur noch ein Feind. Freitagmorgen. In das städtische Krankenhaus ist vergangene Nacht ein 21-Jähriger eingeliefert worden. Gemeinsam mit 14 anderen jungen Litauern hatte man ihn verhaftet und in einer Kaserne eingesperrt. Als die Armee ihn und die anderen in ein Waldstück bei Vilnius transportierte, konnte er fliehen. Seine Freunde sind noch vermisst. Die Soldaten haben ihm die Zähne ausgeschlagen. Auf dem rechten Auge wird er nie wieder sehen können. Kariškiai ir civiliai. Kariškiai. Mhm. Man hatte uns zu dritt aus der Zelle rausgeholt und auf den Stöcken so nasse Lappen und damit hatte man uns geschlagen. Be jokių komentarų, be jokių aiškinimų, taip? Jo aiškinimai vien tik smaržiai. Also haben Sie, ich habe gefragt, haben Sie was gesagt oder irgendwas erläutert? Nein, nur Flugwort. Ja, das waren die einzigen Flugwörter. Am Freitagmorgen gibt es im litauischen Parlament nur ein Thema. Die alliierten Angriffe auf den Irak. Man fürchtet, dass der Westen den unerklärten Krieg im Baltikum vergisst. Die zum Schutz der Regierung eingesetzten Freiwilligen fürchten einen Angriff, solange die Welt nach Bagdad schaut. Noch sind Fallschirmjäger und Spezialeinheiten in der Stadt. Ein Abgeordneter des Parlaments ist in der Nacht verhaftet worden. 2 Stunden musste er vor den Soldaten auf der Straße liegen. Dann ließ man ihn ziehen. Die Verteidiger Litauens wollen beim erneuten Angriff nicht zurückweichen. Nur ein Blutbad soll der Sowjetarmee die Erstürmung des Parlaments ermöglichen. In den Gewölben unter dem Plenarsaal soll Dynamit lagern, zusammengetragen aus den Steinbrüchen des Landes. Müssen wir nicht doch immer wieder fürchten, unsere Hörer falsch zu informieren, weil wir ja dazu gezwungen sind, uns an Quellen zu halten, deren Qualität wir letzten Endes gar nicht beurteilen können. Da berichtet manchmal für das ganze Land ein einziger Mann, zum Beispiel der Reporter von CNN aus Bagdad. Und wir geben das weiter. Das ist eine ganz schwierige Frage und in der Tat, nicht wenige Hörer fragen uns auch in Anrufen, was sind eigentlich unsere Quellen, was sind eure Quellen? Das sind zunächst natürlich die internationalen Nachrichtenagenturen, eine wichtige Quelle, auch der amerikanische Nachrichtenkanal CNN, Sie haben ihn erwähnt. Priorität haben unsere Korrespondenten. Wir stützen uns ja auf eine ganze Anzahl eigener oder ARD-Korrespondenten in der Krisenregion. Darüber hinaus gibt es Gespräche und Interviews mit Fachleuten, auch Augenzeugenberichte. Ich will an die letzte Nacht erinnern, als ich Dienst hatte, da ist es in der Tat 2-mal gelungen, Augenzeugen in Riga ans Telefon zu bekommen. Aber die Information selbst ist in dieser Krise zum Thema geworden. Es gibt Probleme, das muss man selbstkritisch bemerken. Die ganze Krisenberichterstattung findet unter Zensurbestimmungen statt. Es SWF 1, heute Mittag. Mit Anke Lauschka, leicht verschnupft, aber dafür mit umso klarerer Stimme für die Nachrichten Willi Keller. Golfkrieg, was sich in den letzten Stunden ereignet hat. Die amerikanischen Truppen und ihre Verbündeten setzen die Angriffe gegen den Irak und gegen Ziele im besetzten Kuwait unvermindert fort. Seit Beginn des Krieges hat die multinationale Streitmacht bereits 7000 Einsätze geflogen. Offenbar bereiten sich nun die alliierten Truppen auf einen Einsatz am Boden vor. Ein britischer Reporter hat die Lage in der irakischen Hauptstadt als verheerend bezeichnet. Durch die Bombenangriffe zerfalle die Infrastruktur Bagdads immer mehr. Wie viele Menschen bisher umgekommen sind, lässt sich aus den zensierten Berichten nicht ersehen. Inzwischen werden die ersten Kriegsgefangenen vorgeführt. Die USA haben der irakischen Führung vorgeworfen, Gefangene zu quälen und zu Propagandazwecken zu missbrauchen. Anlass der Kritik waren irakische Fernsehbilder von 7 Männern, die als gefangene Piloten vorgestellt wurden. Äußerungen der Männer wurden in Berichten als erzwungen bezeichnet. Inzwischen meldete Radio Bagdad, gefangene Piloten der alliierten Streitkräfte würden als menschliche Schutzschilde benutzt und zu industriellen und strategisch wichtigen Einrichtungen gebracht. Von mehr als 20 Gefangenen war die Rede. Es scheint, als ob Michail Gorbatschow die Zeiten, in denen das weltweite Interesse dem Golf gilt, nutzt und im Baltikum für Ruhe sorgen will. Gewalt gestern Abend in der lettischen Hauptstadt Riga. Eliteeinheiten des sowjetischen Innenministeriums, Schwarze Barette genannt, stürmten das Innenministerium Lettlands und töteten bei dem Angriff 5 Menschen. Am Morgen räumten sie das Gebäude wieder. Das lettische Parlament hat noch in der Nacht beschlossen, eine Selbstverteidigungstruppe aufzustellen zum Schutz vor möglichen weiteren Angriffen. Heute Mittag deutsche Innenpolitik. Rot-Grün stellt nach 4 Jahren Opposition in Hessen wieder die Regierung. Die CDU-FDP-Koalition wurde abgelöst. Heute arbeiten die Parteien die Ergebnisse der gestrigen Landtagswahlen auf. Der hessische SPD-Landesvorsitzende Eichel, wahrscheinlicher Ministerpräsident der nächsten Jahre, will sehr schnell mit den Grünen verhandeln. Er betonte, die Bemühungen konzentrierten sich jetzt auf die Bildung einer rot-grünen Koalition. Eine gemeinsame Regierung mit der FDP sei schon rechnerisch nicht möglich. Ein Bündnis mit den Grünen werde es aber nur geben, wenn sicher sei, dass es 4 Jahre halte. SWF 1 heute Mittag, was sonst noch passierte auf der Welt? New York. Die USA halten den deutschen Finanzbeitrag für den Krieg im Persischen Golf für unzureichend. Das amerikanische Finanzministerium erklärte, die deutsche Beteiligung an den Kriegskosten werde beim Treffen der 7 führenden Industrieländer, die heute tagen, zur Sprache kommen. Beirut. Auf die italienische Botschaft in der libanesischen Hauptstadt ist ein Anschlag verübt worden, der Sachschaden anrichtete. Die Behörden gehen davon aus, dass der Anschlag mit dem Krieg am Persischen Golf zusammenhängt. Bonn. In der Bundesrepublik halten die Proteste und Demonstrationen gegen den Krieg im Nahen Osten an. Demonstranten versuchten in Frankfurt die Börse und in Berlin ein Siemens-Werk zu blockieren. Unter Protest von zahlreichen Demonstranten lief in Kiel ein Zerstörer der Bundesmarine in Richtung Portugal aus. München. Das Bayerische Landeskriminalamt reagierte zurückhaltend auf Berichte, dass gestern auf dem Flughafen München-Riem ein libanesischer Top-Terrorist festgenommen worden sei. Das Landeskriminalamt bestätigte zwar die Festnahme eines 22-jährigen Libanesen, verwies aber darauf, dass noch ermittelt werde. Fast überall hängt jetzt frisch gereinigte Wäsche davor, spielende Kinder vor dem Haus, Hausfrauen beim Einkaufen. Die Polizei beklagt die gestiegene Zahl von Verkehrsunfällen, weil die Autofahrer am Steuer wegen alarmgestörter Nächte unausgeschlafen über die Kriegsgefahr nachdenken, den Vordermann vergaßen. Letzte Erkenntnisse, die Bedrohung gilt in der Tat dem Großraum Tel Aviv und der Stadt Haifa. Alle erwarten nach den Abwehrerfolgen der amerikanischen Patriot-Raketen in Saudi-Arabien, dass diese Patriot auch Tel Aviv vor den irakischen Scud-Missiles schützen können. Die vor diesen Gefahren nach Süden und nach Jerusalem geflohenen Tel Aviver Bürger trauen dem Frieden noch nicht ganz, bevölkern weiterhin die Hotels der Hauptstadt und des Rotmeer-Badeortes Eilat. 100% ausgebucht ist dort das Beherbergungsgewerbe. Was die Hotellerie freut, ärgert die Militärs, die Politiker, die an die Leute appellieren, zu leben wie immer. Keine Angst, sagt der Premier. Die Engländer hätten es während des Zweiten Weltkrieges bewiesen und am Ende gewonnen. Unzufrieden sind die Israelis mit den bisherigen militärischen Erfolgen der Alliierten. Sie fühlen sich unzureichend geschützt vor irakischen Raketenbeschüssen aus dem Westen des Irak. Martin Wagner. Die Behauptung, der Irak verfüge über nur noch 5 mobile Startrampen für die verbesserten Scud-Raketen, wird bezweifelt. In Jerusalem geht man davon aus, dass noch mehr als ein Dutzend solcher Startrampen einsatzbereit sind. Niemand unterschätzt die Bemühungen der Alliierten, sie zu zerstören. Doch glauben Fachleute, dass die Bombardements aus großer Höhe weniger wirksam sind als das, was die israelische Luftwaffe tun könnte und tun würde. In gewagten Einsätzen in niedriger Höhe Jagd auf die mobilen Startrampen machen. Doch auch der Luftwaffenchef gesteht ein, dass es unmöglich sei, mit einem Schlag alle Startrampen zu zerstören. So bleibt es dabei, dass vom Westen des Irak von den Raketenfeldern H2 und H3 weiterhin Gefahr für Israel ausgeht. Entgegen ersten Berichten nämlich sind auch nicht alle Start- und Landebahnen für Flugzeuge zerstört. Gestern Abend die Meldung, Gewalt jetzt auch in Lettland. Sowjetische Einheiten haben das Innenministerium in Riga besetzt. Schüsse fielen, 5 Menschen kamen ums Leben. Letzte Meldung aus Riga heute Vormittag. Die Einheit der sowjetischen Sondertruppe hat das Gebäude wieder geräumt. Unser Moskauer Korrespondent Hermann Krause fasst seine Informationen zusammen. Wie unter Schock stehen die Menschen ungläubig in der Nähe des Gebäudes, das ein Bild der Verwüstung bietet. Das Fernsehen interviewte einen Polizisten, dem bei der Verteidigung beide Beine zerschossen worden waren. Er schilderte, mit welcher Brutalität die Schwarzbarette, die dem sowjetischen Innenministerium unterstehen, vorgegangen waren. Befürchtet wird, dass diese Gruppe einen neuerlichen Überfall unternehmen könnte. Deshalb wurde auch eine Brücke über den Fluss Duna, die zum lettischen Fernsehturm führt, von Traktoren und LKWs blockiert. Aus den Lautsprechern in der Stadt erklingt Trauermusik. An der Siegessäule werden immer wieder Blumen niedergelegt. Der oberste Sowjet Lettlands rief heute Morgen junge Männer dazu auf, sich zur Gründung einer lettischen Sicherheitspolizei in Riga zu melden. Deren Rekrutierung sei notwendig, um sich gegen weitere Übergriffe zu schützen. Unklar ist immer noch, wer den Einsatzbefehl gegeben hat. In der Nacht noch rief der Vorsitzende der lettischen Volksfront den sowjetischen Innenminister Boris Pugo an, der jegliches Wissen über die Aktion der Sondereinheit bestritt. Die Ereignisse im Baltikum bestimmten dann auch heute in Moskau den Beginn der aus aktuellem Anlass vorgezogenen Sitzung des obersten Sowjet von Russland. Nach der Debatte der Tagesordnung stellte Boris Jelzin dann in einer 30-minütigen Rede klar heraus, dass Russland die baltischen Staaten unterstützt. Die Führung der Union beschuldigte er, verfassungswidrige Maßnahmen gegen die demokratischen Kräfte zu unternehmen. Noch einmal ging er auf seine bereits geäußerten Überlegungen ein, eine russische Volksarmee zum Schutze Russlands zu gründen. Darüber aber könne allein das russische Parlament entscheiden. 5 Tote, 9 Verletzte nach den Angriffen sowjetischer Truppen auf das Innenministerium in der lettischen Hauptstadt Riga. Nach den gewalttätigen Aktionen in Litauen vor gut einer Woche hatten die anderen beiden Baltenrepubliken ja schon ihre Vorsorge getroffen aus Angst, dass ihnen Ähnliches bevorsteht. Das ist nun gestern eingetreten. Ich frage Sie, André Urze, lettischer Soziologe, so brutal das auch klingen mag, ist das, was gestern in Riga geschehen ist, nicht letzten Endes eine konsequente Fortsetzung der Kreml-Politik? Leider Gottes muss man dem zustimmen. Da Gorbatschow seit doch schon geraumer Zeit eine Wende in seiner Politik vollführt hat und immer mehr versucht, mit starker Hand und auch unter Einsatz militärischer Kräfte die Macht im Staate und auch den Zusammenhalt der Republiken aufrechtzuerhalten. Aber es sind ja deutlich Parallelen zu erkennen zwischen den Vorgängen in Litauen, zuerst dann in Estland und jetzt in Lettland. Man fragt wieder, wer hat den Einsatzbefehl gegeben? Auch das ist diesmal wieder nicht klar. Und auch hier, Aus ganz Lettland sind jetzt Kräfte zusammengerufen worden, um das Parlament zu schützen, wie in Litauen, wie in Estland. Und daraufhin haben sich auch in beiden anderen Ländern die sowjetischen Kräfte erstmal zurückgehalten. Was ist das nach Ihrer Einschätzung für eine Taktik? Wissen Sie, ich denke, immer wieder wird die Frage auch gestellt nach der Verantwortung. Und ich denke, wer auch immer den Befehl in diesem Fall konkret gegeben hat, die Verantwortung liegt letztendlich hier in dem Fall konkret beim Innenminister Pulgo und letztlich auch bei Gorbatschow selbst. Es geht jetzt darum, ein klares Wort auch von Seiten der Führung der Sowjetunion zu hören. Entweder sind Sie die Drahtzieher dessen, was sich jetzt vollzieht, gut, dann brauchen wir keine Klärung, dann kann das so weiterlaufen, dann wissen wir zumindest, woran wir sind. Aber wenn Sie wirklich sagen, Sie wollen die Verantwortung dafür nicht übernehmen und beziehungsweise distanzieren sich, so sind jetzt klare, eindeutige Schritte notwendig, dass man die Kräfte, die jetzt dieses in der letzten Nacht durchgeführt haben, dass diese zur Verantwortung gezogen wird. Was ist denn für Sie ein klarer, eindeutiger Schritt? Es ist so, derzeit halten sich gerade in Riga die Vertreter des Innenministeriums der UdSSR in Riga auf. Diese müssten die Vorgänge der vergangenen Nacht unverzüglich untersuchen und diejenigen, die diesen Angriff vorbereitet haben, eingeleitet haben, durchgeführt haben, zur Verantwortung ziehen und gleichzeitig die aufzufordern, die Truppen des Innenministeriums, die Einstellung jeglicher Aktivitäten. Die Truppen des Innenministeriums wurden vor noch etwa ein, zwei Wochen vom ehemaligen sowjetischen Innenminister als eine kriminelle Organisation bezeichnet und dieses zeigt sich immer wieder, dass dieses sein Wort tatsächlich zutrifft. Wenn dies aber eine kriminelle Organisation ist, so gilt es, will man weiterhin auch nach außen hin auftreten als verantwortungsvolle Politiker, so ist jetzt auch die Führung der Sowjetunion aufgefordert, da jetzt klar durchzugreifen. Gewalt sowjetischer Truppen jetzt auch in Lettland, nachdem es in Litauen dazu gekommen ist und in Estland. Wie lange können sich die nach Unabhängigkeit strebenden Republiken das gefallen lassen? Hunderttausende, wir sehen immer wieder die Fernsehbilder, Hunderttausende gehen für ihr Recht auf die Straße. Die kann man ja nicht alle von Panzern überrollen lassen. Das ist richtig. Die Zeiten, man kann nicht ein ganzes Volk deportieren. Und wenn man auch die Balten jetzt in Gänze deportieren würde, so sind noch immer dort die Russen, die jetzt auch gestern sind Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Heute erklärt Jelzin, dass er zu den Balten steht. Will man, wohin soll man ganz Russland deportieren? Man kann dieses Land nicht mehr mit Gewalt aufrechterhalten. Es ist notwendig, den Prozess der Demokratisierung wirklich Freiraum zu lassen. Vertrauen Sie Gorbatschow oder misstrauen Sie ihm? Das Vertrauen zu Gorbatschow ist leider in Gänze verloren gegangen. Gorbatschow ist für mich eine tragische Figur, der einen Demokratisierungsprozess eingeleitet hat, aber leider Gottes jetzt sich gegen den Prozess wendet, der mit vielen Hoffnungen überall in der Welt verbunden war. Ich danke Ihnen, das war André Urze, Soziologe aus Lettland.